die Liebe verloren. Das System liegt nie im Sterben. Nein, es ist schon tot geboren. Die Leitkultur der Dekadenz und Maßlosigkeit. Gerechtigkeit nur eine Hure. Das sind die Zeichen dieser Zeit. Die Bombe tickt, die erzeugt, sie ist eingeläutet. Tod, Geburt, Land und Adel. Es gibt nur uns oder sie. Egoismus grenzenlos. Der Sturm des neuen Zeitgeist. Macht uns die Worte, reißt die Furcht. Als von aller Welt bewundert. Nur der Kultur lohnt am Ort. Die Leitkultur der Dekadenz und Maßlosigkeit. Gerechtigkeit nur eine Hure. Das sind die Zeichen dieser Zeit. Die Bombe tickt, die erzeugt, sie ist eingeläutet. Tod, Geburt, Land und Ade. Es gibt nur uns oder sie. Babylon wird uns vergehen. Unsere Kultur, sie darf nicht fallen. Soll es auf ewig wieder allen. Ein Volk gemeinsam stark sein. Ist es, was uns die Kraft verleiht. Dämongeist entgegen, fegt ihnen fort. Schürt die Flamme an jedem Ort. Für alte Werte, für Volk und Nation. Ein stolzes Volk wird neu geboren. Wird neu geboren. Für Volk und Nation. Für alte Werte. Neu geboren. Ein Volk in die Worte gelaufen. Verloren, nur verloren, nicht auf. Noch verblendet durch falsche Gefühl. Und der Geist der alten wird in die neuen stehen. Die Leitkultur der Dekadenz und Maßlosigkeit. Gerechtigkeit nur eine Hure. Das sind die Zeichen dieser Zeit. Die Bombe tickt, die erzeugt, sie ist eingeläutet. Tod, Geburt, Land und Ade. Es gibt nur uns oder sie. Es gibt nur uns oder sie. Tod, Geburt, Land und Ade. Es gibt nur uns oder sie. Es gibt nur uns oder sie. Tod, Geburt, Land und Ade.